Das Ö1 Hörspiel. Viel Reim kann sich der in die Jahre gekommene Schauspieler Heinz nicht auf seine Vergangenheit machen. Weder auf seinen Vater noch auf seine Mutter. Auf eine verstörte Frau, die manchmal sogar, wie er meint, Tage mit gutem Wetter im Kopf hatte. Heinz reiht Erinnerungsfetzen aneinander, versucht sich aus Fragmenten irgendwie eine Lebenserzählung zu basteln und kommt zu dem überraschenden Ergebnis: Ich war auch ein Ameisenei. Ich war auch ein Ameisenei, lautet der Titel des Hörspiels, das wir Ihnen heute präsentieren. Natascha Konopitzky begrüßt Sie. Alois Hotschnick, der vielfach ausgezeichnete Autor, hat den Text, der sich in seinem Roman »Der Silberfuchs meiner Mutter« findet, entlang der realen Lebensgeschichte von Heinz Fitz entwickelt. Der Schauspieler, der lange am Tiroler Landestheater engagiert war, lieferte die Grundlage für die fiktive Figur Heinz. Die Mutter von Heinz stammte aus Norwegen. Sie verliebte sich in dem von den Nationalsozialisten besetzten Land in einen Wehrmachtssoldaten aus Vorarlberg. Sie wird schwanger und gelangt mit Hilfe der SS-Organisation Lebensborn mitten im Krieg quer durch Europa ins Deutsche Reich nach Hohenems. Dort kommt Heinz zur Welt, benannt nach Heinrich Himmler, dem Leiter der SS, der einer der Hauptverantwortlichen des Holocaust war. Hören Sie nun Johannes Silberschneider in der Rolle des Heinz in »Ich war auch ein Ameisenei«. Gemüsemais mögen die Hühner gern, auch Salat mögen sie. Das heißt, manchmal mögen sie ihn, manchmal nicht. Die Mais fressen gern Salat, die Vögel nicht. Die Tauben, die bei mir sind, kein Salat. Auch die Krähen, die vorbeikommen, kein Salat. Die Igel mögen gern Käse, also so Käsestückchen mögen's, die Igel. Und Topfen, gelte Sonnenblumen gehört in die. Die fressen auch die Hühner und die Mais. Die Mais auch, ja. Ja, wie überall Mais. Einen eigenen Keller haben. Für die Mais. Ja. Die Katz, die ich übernommen habe, nach dem Tod von der Mutter, mit dieser Katz hat's begonnen. Seitdem lebe ich mit Tieren. Zurzeit sind's 11 Hühner, ein Hahn und 12 Katzen. Von überall her laufen mir Tiere zu. Der Hahn, Ronny heißt er, nach dem norwegischen Cousin, die uns bei sich aufgenommen hat damals. Auf einer Bohrinsel hat er gearbeitet. Auf einer Bohrinsel ist er umgekommen. Die Tiere sind immer bei mir. Jede Tier hat eine Öffnung, ein Lukas. Da können sie hinein und heraus, wie sie wollen. Und der Tag beginnt damit, ich mache den Hühnern den Stall auf. Sie kommen allmählich heraus auf die Wiese. Der Ronny macht sich bemerkbar und ich unterhalte mich mit den Tieren. Der Ronny mag es nicht, wenn ich telefoniere. Er meint, ich rede mit ihm. Und wenn er merkt, dass es doch nicht so ist, das kann er nicht haben. Erst gestern ist er mir von hinten auf den Rücken gesprungen. Er springt mir auch ins Gesicht. So erinnert er mich an die Zeit mit den Tieren in Lustenau, damals im Keller von Fritz. Von ihm habe ich das Töten gelernt, von diesem merkwürdigen Stiefvater. Ich sehe noch heute, wie die Tiere weglaufen, ohne Kopf. Das ging los. Die ersten Hühner, wie alt war ich? 8, 9 Jahre. Und jetzt kommen sie zu mir in der Nacht und springen mir, ohne Kopf, springen es mir ins Gesicht, diese Tiere, die praktisch Menschen sind. Und haben ja recht, ich habe sie getötet. Diesen Traum habe ich oft. Die Tiere drehen sich um, ohne Kopf drehen sie sich um und springen mir ins Gesicht. Und davon wache ich auf und denke, Ich muss doch jetzt überall bluten, aber nach außen hin ist nichts zu sehen. Seit ich alt bin, habe ich diesen Traum. Er hat mir auch gezeigt, wie man Kaninchen erschlägt, erschlagen. Da gab es nur erschlagen, Köpfen, erschlagen. Und diese Töterei, die hat mich in einen Blutrausch gebracht. Um mich herum hat man gefährlich gelebt. Warum sich meine Mutter an diesen Menschen gehängt hat? Weil sie ein Zuhause endlich wollte. Für mich. Er war krank. Und er sah sehr gut aus. Du wirst keinen Stein von mir erben, hat er immer gesagt. Nicht einen Stein bekommst du von mir. Wen hätte ich mir als meinen Vater gewünscht, daran denke ich oft. Einige der Menschen, denen ich begegnet bin, sind meine Väter gewesen. Bis ich mit 60 Jahren meinen richtigen Vater kennengelernt habe, diesen Anton Halbsleben in Hohenems, durch einen Theaterportier, der auch aus Hohenems war. Mein Vater hat ja behauptet, ich wäre nicht von ihm, sondern von einem Russen, der ertrunken ist. Mit der Mutter konnte ich nie über ihn reden. Wann immer ich nach ihm gefragt hat, bekam sie wieder einen Anfall und so habe ich dann nicht mehr gefragt. Manchmal hat sie von sich aus etwas gesagt, aber nur selten, ganz selten. Ich habe dann irgendwann eine andere geheiratet und da sind drei Halbgeschwister da, die jünger sind als ich, viel jünger. Ja, und durch diesen Theaterportier jedenfalls habe ich ihn kennengelernt. Er sagte, ich kenne deine Halbgeschwister, die rufe ich an. Das hat er gemacht und ich bekam einen Anruf von der Ältesten, von der Ingrid. Ich sollte auch einmal vorbeikommen in Hohenems. Ihr Vater würde mich noch gern kennenlernen. Ich bin hingefahren. Du darfst Vater zu mir sagen, hat er gesagt. Und dann habe ich ihn noch ab und zu angerufen, habe ihm hin und wieder ein Paket geschickt, weil ich wusste, er isst gern Schokolade, wie ich ja auch. Das sollte er aber nicht. Diabetes, die Krankheit, habe ich von ihm übernommen. Auch die Nervenschwäche. Die Epilepsie habe ich nicht geerbt. Die hat meine Mutter bekommen durch einen Schock in Berlin. Da ist was passiert. Und dadurch hat sie diese Anfälle dann sehr schnell bekommen. Über Berlin ging's dann weiter nach Hohenems. Sie musste weg von Norwegen, sonst hätte man sie erschossen. Das hat mein Vater gesagt. Er wollte, dass man meine Mutter nicht erschießt, weil sie sich mit dem Nazi eben mit ihm eingelassen hat. Er hat sie dann ein Stück weit begleitet bis Oslo, glaube ich, und dann hat sie allein weiterziehen müssen. Sie hat ja versucht, ihm wieder zu begegnen. Da war ich aber schon etwa 15. In Dornbirn sollte die Verabredung sein, im Roten Haus. Das gibt's immer noch, das Rote Haus. Sie kam, aber er ist nicht gekommen. In Norwegen war sie die Nazi-Hure. Ich war noch einmal oben mit ihr Jahre später. Und in Lustenau war sie die Norweger-Hure. Weil die Frauen meinten, sie würde ihnen die Männer ausspannen. In Kirkenes hat es begonnen, Anfang 42. Und Ende 42 bin ich auf die Welt gekommen, in Hohenems. Sie war Krankenschwester und er war verwundet. So hat sich das mit den beiden ergeben. Dann ist sie schwanger geworden und musste schnell weg. Unter den Norwegern gab es dort viele Partisanen und wenn die das gemerkt hätten, das war gefährlich für meine Mutter. In Oslo habe ich ihn noch gesehen. Das habe ich von ihr. Der Lebensborn hat sie heruntergeholt. Dieses Papier, das ich gefunden habe durch einen Zufall. Darin ist die ganze Fahrt aufgezeichnet. Es war festgelegt, dass man sich um Fräulein Hörfold, sie hieß Hörfold, Gerd Hörfold, dass man sich bemühen möge, ihr auf der Reise von Oslo nach Hohenems behilflich zu sein. Der Verlobte würde sie begleiten. Oslo, Kopenhagen, Berlin, München, Hohenems, die Stationen. Aber das hat dann alles nicht mehr gestimmt. In Berlin ist etwas passiert. Sie wurde verschüttet. So hat sie es gesagt. Und dann ging es aber weiter nach Hohenems. Dort hat sie mich dann zur Welt gebracht und ihre Krankheit ist dann erst richtig ausgebrochen. Dann ist sie in einer Nervenklinik oder in einem anderen Ort gelandet und ich war in einem Heim etwa 2 Jahre. Ich habe das nie klären können. Ab 1946 waren wir zusammen in Lustenau, haben wir gewohnt. Irgendwann hat sie dann diesen Fritz kennengelernt, meinen Stiefvater. Aber bis dahin waren wir, also war sie mit mir allein. Diese Zeit, in der wir von einem Loch zum anderen gezogen sind, das war die beste Zeit. Die Geschichte liegt so weit zurück. Vieles steht fest, vieles ist klar, da gibt es Dokumente, aber ich war damals ein paar Jahre alt und dann ist es halt schwierig. Ich weiß nur, was ich körperlich erlebt habe, das weiß ich. Aber die Wege, die Umwege, die wir gemacht haben und wo ich eben auch mit dabei war, darüber muss ich fantasieren. Mit 60 bin ich dann in Hohenems vor dem Haus gestanden, in dem ich mit meiner Mutter in der Zeit nach der Ankunft aus Norwegen gelebt haben soll. Und ich habe mich versucht zu erinnern, aber es ist mir nicht gelungen. Meine Halbschwester hat ja recht, an diese Zeit kannst du keine Erinnerung haben. Du wärst ja doch nicht einmal ein Jahr alt gewesen, sagt sie immer, wenn die Rede auf diese erste Zeit in Hohenems kommt. Sie kann ja gar nichts von dem nachvollziehen, was ich ihr an Vermutungen und Fantasien erzählt habe, die ich mit dieser Zeit verbinde, wie eben auch die Empfindung, geschaukelt zu werden von einer Frau, die mir fremd ist und doch auch wieder nicht. Daran kannst du dich nicht erinnern können, sagte Ingrid dann jedes Mal. Und doch war es so. Ich hab's erlebt. Ich erinnere mich, dass mich eine Frau geschaukelt hat, die nicht meine Mutter war. So habe ich das in mir. Der Plan war ja, dass sie wenigstens eine Weile dort mit mir bleiben könnte in diesem Haus. Das ist aber so gut wie nicht geschehen. Mein Vater hat sie halt mitgebracht, diese Frau. Also meine Mutter. Seiner Familie hat er dann später erzählt, er wollte sie damit retten. Sie wäre sonst verloren, wäre sie gewesen. Das hat mir die Ingrid einmal erzählt, meine Halbschwester. Ja, halt, sie weiß, man hat deine Mutter nicht mögen und darum ist sie gegangen. Es gibt ja Mütter, ist ja nicht nahe, dass Mütter ihre Kinder abgeben und sie dann nicht mehr suchen, auch nichts mehr wissen wollen von ihrem Kind. Aber meine Mutter wollte offenbar herausfinden, ob es dieses Kind noch gibt, diesen Heinz. Sie wollte ihr Kind nicht im Stich lassen, das steht fest, auch wenn sie gesagt hat, Heinz, ich weiß nicht, bist du es oder bist du es nicht? Sie meinte ja immer, vielleicht wäre ich doch vertauscht worden, auf einem Wickeltisch irgendwo. Wir sind uns so fremd, hat sie immer gesagt. Du bist nicht von mir. Man hat dich vertauscht. Was gut möglich ist. Viele Kinder sind vertauscht worden damals. Immer wieder habe ich Filme gesehen über den Lebensbahn und über diese Heime. Und in einem dieser Filme habe ich ein Zimmer gesehen, großes Zimmer, ein Saal eigentlich, und mitten in diesem Saal war ein Tisch, ein riesiger Tisch war zu sehen. Und auf diesem Tisch waren Dutzende, ich dachte, es wären Kaninchen, die da rumhüpften, aber beim näheren Hinsehen, da waren es Kinder, es waren Säuglinge, die da herumrollten und die man bestäubt hat mit etwas. Die wurden bestäubt, das sehe ich noch vor mir. Eine Schwester sehe ich und um sie herum eine Wolke aus Butter. Es waren Säuglinge. Und zu all dem auch noch dieser Halbsleben, der ja behauptet hat, ich wäre von einem Russen, der ertrunken ist. Meine Halbgeschwister wollten das nicht hören, aber es war keine Erfindung. Der Portier von dem Theater, in dem ich gearbeitet habe, der auch in Hohenems geboren ist, als wir uns kennenlernten, Heinz, du bist nicht vom Halbsleben. Ja, sicher bin ich vom Halbsleben. Nein, du bist von einem Russen, der ersoffen ist. Das hat er immer erzählt. Fest steht, sie hat mich gesucht. Sie war auf der Suche nach mir oder nach einem wie mir. Und mich hat sie eben gefunden. Und ich wollte zu ihr. Ich wollte zu ihr gehören. Ich mochte ihren Humor, ihre Verrücktheiten, das Herumziehen, das mochte ich alles. Ich habe ins Bett gemacht. Noch mit 16 habe ich ins Bett gemacht. Meine Mutter hat auch da und ins Bett gemacht. Das Epileptikerin und meine beiden Geschwister haben auch ins Bett gemacht. Kilometerweise habe ich Wäsche im Feld aufgehängt, aufs Jahr verteilt. Und nicht einmal hätte jemand zu ihr gesagt, wir helfen dir. Immer nur, du nicht Deutsch können, du wieder gehen. Ihr Koffer hat es mir angetan. Ein kleiner Koffer, gerade ein paar Kleidungsstücke passten hinein, die sie wohl mit hatte auf ihrer Reise damals. Mit diesem Koffer ist sie gekommen und mehr ist daraus nie geworden. Ich habe ihn aufgemacht und was ich gefunden habe, war ein Foto von ihr und von mir oder von wem auch immer. Und diesen Lebensbahnfahrplan, den die SS für die Reise ausgestellt hat. Darüber habe ich mit ihr nie geredet, denn sie hätte ihn mir zerfetzt. Es wäre nur wieder ein Anfall gekommen. Immer wenn ich gebohrt habe, nach meinem richtigen Vater, ist sie sofort umgefallen. Aber ein kleines Buch habe ich noch in dem Koffer gefunden. Ein Heftchen eigentlich auf Norwegisch. Und darüber hat sie sich sehr gefreut. Peer Gynt, das Theaterstück. In diesem Peer Gynt habe ich ihr eines Tages auf den Schoß gelegt und gefragt, ob sie mir daraus vorlesen kann. Und das hat sie getan. Ich verstand nicht ein Wort und habe doch alles verstanden. Meine Mutter hat mir die Aase vorgespielt, Peer Gynts Mutter. Die Szene von der Himmelfahrt seiner Mutter, wenn sie da in den Himmel aufsteigt, diese Szene hat sie mir vorgespielt. Immer und immer wieder ist sie vor meinen Augen in den Himmel aufgefahren. Ich konnte nicht genug bekommen davon. Sie war eine Schauspielerin, sie wäre eine gewesen. Und ob ich nun von ihr bin oder nicht, von ihr habe ich es, dass ich bin, wie ich bin. Sie las mir vor und dadurch holte sie mich von dort weg und in eine Welt, die es bis dahin nicht gab. Nicht für mich. In ihrem Zimmer, auf ihrem Bett, mit diesem Buch auf dem Schoß, brachte sie mich spielend noch einmal zur Welt. Meine zweite Geburt. Und diesmal war ganz sicher sie die Mutter. Und ich war es, der gemeint war. Unsere gemeinsame Welt war aus ihrem Koffer gekommen. Aus einem Buch. Und aus einer Geschichte über eine Mutter und ihren verlorenen Sohn. Und diese Welt war von nun an unser Versteck. Und eine ganze Welt als Versteck, das war schon nicht nichts. Sie hat mir vorgelesen, ihre Lieblingsszene. Da ist Peer Gynt und da ist seine Mutter. Und dann kommt es dazu, sie beginnt zu fantasieren. Und sie stirbt dann. Sie stirbt und dann ist er alleine. Dann ist seine Mutter nicht mehr da. So war es. Und in der Wirklichkeit ist es nicht anders gewesen. Denn auch in der Wirklichkeit ist sie ja gestorben. An dieser Lebensbahngeschichte und an den Anfällen ist sie zerbrochen. Wenn ich daran denke, immer noch sehe ich sie, wie sie mir in der kleinen Wohnung im obersten Stock und am Dach, wo wir zeitlang einquartiert waren, wie sie mir die steile Wendeltreppe herunter entgegengeflogen kommt. Schwerelos, unverwundbar. Ihre Arme flatterten über das Geländer hinweg auf mich zu und über mich hinweg. Auch nachdem sie gelandet war, flatterten sie noch einige Zeit. Und als sie ihre Augen geöffnet hat, da lächelte sie. Das habe ich doch gut gespielt. Diese Versuche zu fliegen haben wir beide zeitlebens nicht aufgegeben. Ich meinte ja immer, sie stirbt, sie geht weg. Auf ihre Art geht sie weg und so war sie auch. Und irgendwann steht sie wieder auf, als wäre nichts gewesen. Sie steht auf, die stehen wieder auf und das Leben geht weiter. In Berlin hat das begonnen. Eines stand dabei immer fest. Von all dem, was ich bei diesen Vorstellungen meiner Mutter verstehen konnte, wollte ich mehr. Und so war schon bald ich es, der ihr Vorlass und Geschichten erzählte. Und sie hat zugehört und zugesehen und verstanden. Oder nicht verstanden, wie auch immer. Beide haben wir uns etwas vorgespielt. Der jeweilige Tag war das Stück, das wir miteinander erlebt haben. Abgesehen von Peer Gynt im Koffer der Mutter hat es im Haus keine Bücher gegeben. Mein Freund Otto war der Erste, dem er was Anständiges zum Lesen gegeben hat. Dracula von Bram Stoker. Und da ist sogar meine Mutter aktiv geworden. Plötzlich hat sie Schreie gehört. Es war noch gar nicht so spät, ich bin im Bett gelegen und da hat sie auf einmal die Decke geöffnet und der Dracula persönlich ist mir an meinen Hals gerutscht. Und in dem Moment habe ich angefangen zum Schreien, ich muss unheimlich geschrien haben. Und die Mutter, die in der Küche war, ist zu mir gerannt und hat mich dann geschüttelt und dann bin ich allmählich wieder zu mir gekommen. Und diese Geschichte hat einen derartigen Schrecken in mir erzeugt, dass ich mich in meinem Zimmer eingesperrt habe. Einsperren allein war schon bald nicht mehr genug und so habe ich die Tür zu meinem Zimmer zugenagelt und die Läden vor dem Fenster mit Draht festgezurrt, geschockt von dieser Geschichte, die es da auf mich abgesehen hatte und vor allem auf die ich es abgesehen hatte. Bis dahin war mein Leben ohne einen Traum ausgekommen, zumindest ohne Erinnerung daran. Und nun war der Tag voll von Träumen, von Fantasien eigentlich. Plötzlich ist die Decke eingestürzt und der Dracula kam und hat an mir gesagt. Schon mein erstes Buch hätte ich beinahe nicht überlebt, aber ich hab's geschehen lassen, denn ohne dieses Buch würde ich gewiss nicht überleben, das habe ich gespürt. Dieser Vampir, dieses Wesen, diese Angst, was immer auch es gewesen sein mochte, hatte Lust an mir, als Person, an dem Heinz, der ich war. Und ich hielt mich ihm willig entgegen. Eine Zeit lang war ich immer in Panik geraten, wenn er über mich kam. Aber dann habe ich gemerkt, er hat nur Kontakt gesucht. Er ist neben mir gelegen und hat vor sich hingeredet, als wäre ich gar nicht vorhanden. er wäre ein Teil von uns, von meiner Mutter und mir, und dass wir ihm fehlten, dass er Sehnsucht hätte nach uns, aber dass wir eben nicht zusammen sein könnten, weil er aus einer anderen Welt war, aus einer anderen Zeit, aus der norwegischen Zeit meiner Mutter. In Norwegen hat er sich in sie verliebt und sie sich wohl in ihn. Und in ihren Anfällen, wenn sie auf die Reise ging, hat er sie seither zu sich zurückgeholt. Ich habe ihm zugehört, aber ich habe ihm nicht ganz getraut. Er hätte mir schließlich alles erzählen können. Deine Mutter war ein deutsches Mädchen, hat er gesagt, und dass er es ernst gemeint habe mit ihr. Im Roman hat er sich in seine Heimat nach Transsilvanien zurückgezogen. Danach habe ich jetzt in meinem Schulatlas die Karpaten gesucht und in den Karpaten sein Schloss. Dass aber das Transsilvanien meines Vaters in Hohenems zu finden war, im Ort nebenan, einige Bushaltestellen entfernt, das hat er mir nicht gesagt. Ein paar Jahre später war es dann soweit. Mein Freund Franz hat mich zum Haus meines Vaters geführt. Es ist das Haus vis-à-vis, hat er gesagt. Da drin wohnt er. Und was soll ich denn tun? Ja, ist dieser Metzgerei, geh hinein und kauf ein paar Würstel. Dann wirst du ja sehen. Der hatte recht, es war Metzgerei. Ich ging also die Treppe hinauf und trat ein und in dem Augenblick öffnete sich auch auf der anderen Seite des Ladens eine Tür und ein Mann kam in den Raum mit zwei großen Fleischstücken auf den Schultern, die aus ihm herauswuchsen wie Flügel. Also ein riesiger Vogel stand da vor mir und er hat mich angeschaut und gestutzt, hat sich vor mir aufgebaut mit diesen riesigen, globigen Flügeln, die er vor mir aufrichtete und ausbreitete und ich betrachtete ihn und sah, er betrachtet mich. Er muss mich erkannt haben. Ich war blond, wie meine Mutter fast weiß. Das war nicht zu übersehen, so viele Blonde gab es dort nicht. Und er hat mich eindringlich angeschaut. Eine ganze Weile hat er so gestarrt. Aber schon in der nächsten Bewegung hat er sich aufgeschwungen auf mich zu. Ich stand im Weg, er stoppte. Er sah mich weiter an, ging weiter. Das heißt, er ging durch mich durch. Ohne Widerstand ging er durch mich hindurch, stünde ich da gar nicht mitten im Weg, als wäre gar nicht vorhanden, ging er durch mich hindurch und ohne mich umzudrehen, konnte ich sehen, wie er sich hinter mir bückte, nachdem er mich wieder verlassen hatte, wie er sich bückte und sich aufrichtete und mit seinen Schweinshälftenflügeln wild um sich schlagend verschwand. Als ich mein Vater das nächste Mal über den Weg gelaufen bin, war ich 60. Die gemeinsamen Fluchten ins Spiel und ins Kino, die Filme. Sie hatte eine Dauerkarte und nahm mich mit auf die Reise. Im Kino von Lustenau ist meine Mutter noch einmal neu in mein Leben gekommen, durch die Filme, während der ich sie erleben konnte, wie eben sonst nicht. Eine Zeit hat sie mir Dieven vorgespielt, Greta Garbo. Sie hat all ihre Filme gekannt und hat mir Szenen daraus vorgespielt, ohne Ankündigung, auf dem Heimweg vom Kino oder beim Einkaufen im Geschäft, wo sie plötzlich Greta Garbo oder Zara lernte. Sie hat sich den Herbert geschnappt, meinen Freund oder den Erwin, und hat mit ihnen Charleston getanzt oder Tango auf dem Tisch in der Küche, im Hof, auf der Straße, was auch immer man halt gerade gemacht hat. Das waren die Tage mit gutem Wetter im Kopf, die wir entsprechend dankbar erlebten, denn mit Blitzschlag war immer zu rechnen. Und wenn der Blitz dann eingeschlagen hat, dann ist die Stimmung gekippt und der Sturm ist aufgekommen. Entweder ist sie umgefallen wie ein Tier, das gerade zappelnd ausgeistert, oder sie ist rabiat geworden und hat sich gegen etwas zur Wehr gesetzt, das für uns alle nicht erkennbar war. Und wenn sie mir dann das Messer an den Hals angesetzt hat, ich habe immer nur in ihre Augen geschaut. Und dann, ganz langsam, hat sie das Messer wieder heruntergenommen. Schick sie weg, schick sie alle weg, hat's dann geheißen. Ich war dann nicht anders. So sehr es mich auch zu ihr hinzog, auch ich hab von meiner Mutter weg müssen. Eine solche Flucht war der alte Rhein. Eine Zeit lang war ich dort jeden Tag, diese großen Bäume, das Dickicht, eine einzige herrliche Wildnis, wie geschaffen für mich. Lianen, die von den Bäumen herabhingen und die ich von den Filmen her kannte, die Affen haben die immer gefressen. Ich habe sie geraucht. Der alte Rhein, ja. Das ist mein erster Dschungel gewesen, am alten Rhein. Das war die schönste Zeit. Das Glück ist von den Bäumen heruntergewachsen und ich habe es geraucht. Nur wenige Jahre zuvor sind Flüchtende dort über die Grenze gegangen. Es sind immer wieder neue gekommen, die hier über die Grenze zu kommen versucht haben und als Deserteure erschossen worden sind. Hier hat man ganz leicht über die Grenze gehen können, leicht durchs Wasser hat man gehen können. Das war oft nur knöcheltief. Und dann sind die Grenzer gekommen und haben sie gestoppt. In der Mitte vom Fluss war man schon in der Schweiz. Auf unserer Seite vom Fluss ist es in die Lager gegangen und 50 Meter von dort hätte die Freiheit begonnen oder beginnen können. Viele sind ja auch zurückgeschickt worden. Ob meine Mutter auch über das Wasser gekommen ist? Auf ihrem Reiseplan ist zweimal von einer Fähre die Rede, aber jetzt hier am Ende der Reise ist sie über Linda nach Hohenems gekommen. Sie ist ja ins Reich geflohen und nicht von dort weg. Meine Mutter ist von Norwegen herunter nach Hohenems geflohen, an den Ort, von dem all diese Menschen, die am alten Rhein über die Grenze zu gehen versucht haben, weg wollten. Sie ist ja zu den Nazis geflohen und nicht von ihnen weg. Diese Überlegungen sind mir gekommen in dem Wald an der Grenze zur Schweiz und mit der Landkarte auf dem Schoß, die ich von einem Lehrer bekommen habe. Eines Tages hat er mir wieder mal ein Buch mitgegeben und in diesem Buch habe ich dann diese Karte gefunden, also eine Art Lesezeichen. Wer nicht weiß, wo er herkommt, sollte wissen, wo er hin will, hat er zu mir gesagt, als ich ihm die Karte zurückgeben wollte. In meinem dürren Baum mitten im Wald bin ich auf einen mannshohen Ameisenhaufen gestoßen. Und dieser Platz hat es mir besonders angetan gehabt, der vermeintlichen Unruhe dieser Tiere zuzusehen. Das hat mich immer beruhigt. Mit der Landkarte auf dem Schoß bin ich dann vor diesen pulsierenden Hügel gesessen und habe meine künftigen Reisen in die Vergangenheit meiner Mutter studiert. Und einmal habe ich mit einem Stock in den Ameisenhaufen hineingestochen und nach einiger Zeit ist es an dieser Stelle lebendig geworden. Massenhaft schwärmten die Tiere aus diesem Krater, den ich in den Haufen gebohrt hatte, und verteilten sich in der Gegend und über die Landkarte, die mir aus den Händen gefallen war. Und in immer neuen Schüben sind sie wie in Panik über die Länder, über Europa hinweg und darüber hinausgelaufen, viele mit einem Ei im Maul, von denen auch ich eines war. Anders war es ja nicht. Denn überall dort, wo sie waren, wo die Deutschen waren damals, hat es auch Kinder von ihnen gegeben. Und eben auch Lebensbaumkinder und deren Mütter, die diese Kinder dann in Sicherheit zu bringen versucht haben. Auch ich war ein Ameisenei. Meine Mutter ist eine Lebensbornameise gewesen, die ihren norwegischen Bau verlassen hat und sich in diesem Durcheinander mit mir auf den Weg gebracht hat. Fünfzig Jahre später wurde ich dann in Lustenau von einem Mann angesprochen, der sich als ein Verwandter vorstellte, als ein Wahlverwandter und mir etwas über meine Mutter erzählen wollte, der als Kind begegnet war. Er hätte eine frühe Erinnerung an die Norwegerin, die er gern mit mir teilen würde. So haben wir uns am Tag darauf vor dem Sägewerk dieses Mannes in Hohenems getroffen, mitten im Wald. Unser Familiensitz im Haus meines Großvaters, das war ein offenes Haus, hat er gesagt. Und ich weiß noch genau, wo ich sie das erste Mal gesehen habe. Damals war ich 10, in dem kleinen Vorraum. Also gleich hinter der Haustür war ein kleiner Vorraum vor der Stube. Und da ist sie vor mir gestanden, unverhofft. Die Stube war voller Menschen, die alle gewartet haben auf die norwegische Frau. Und sie ist da gestanden in diesem Vorraum, allein. Gegen die Wand gelehnt, ist sie da gestanden. Es war nie mehr bei ihr. Eine große, eine stattliche, eine sehr schöne Frau. Auf der anderen Seite des kleinen Ganges ist sie mir gegenüber gestanden, mit geschlossenen Augen. Und als sie die Augen wieder öffnete, ist sie direkt erschrocken, weil vielleicht er vorher nicht gewusst hat, wie lange ich sie schon beobachtet habe. Für mich war sie eine Erscheinung, wie ich sie noch nicht gesehen hatte, sagte der Mann. Und an den Silberfuchs, den sie getragen hat, erinnere ich mich. Unsere Soldaten, die in Norwegen stationiert waren, die haben ihren Bräuten oder Frauen seinen Pelz zum Geschenk gemacht. Und Silberfuchs, hat man gesagt. Halb Hohenems hat am Sonntag seinen Silberfuchs in die Kirche getragen. Und die andere Hälfte, die Männer, die waren in Norwegen oben. So ein Silberfuchs hat auch die Norwegerin getragen. Aber dann war der Krieg zu Ende. Und damit war es wohl auch mit der Norwegerin an ein Ende gekommen. Und sie wollte auch nicht mehr zurück nach dem Krieg. Vielleicht war es ja wie bei den Zwangsarbeiterinnen, hier bei uns, bei den Ostarbeiterinnen, die hier ihre Verbindung gefunden haben. Die konnten ja dann auch nicht mehr zurück nach dem Krieg, weil sie dort ja geächtet worden wären als Braut von einem Deutschen. Also als der Fritz nicht mehr war, als es den Stiefvater nicht mehr gegeben hat, in der ersten Zeit danach habe ich gedacht, sie wird aufleben, wie wir alle. Aber dem war nicht so. Eine Zeit lang war sie vollkommen verstummt. Und erst nach und nach hat sie wieder mit dem Reden angefangen. Auf Norwegisch. Und dabei ihre Stimme und das Verhalten ständig abgewechselt, so als würde sie mit jemandem reden oder gegen jemanden anreden, der sie von etwas zu überzeugen versucht hat. Und wenn sie dann wieder zu uns zurückgekommen ist, nach einem solchen Auslandsgespräch, war sie noch stiller als sonst. Und dann hat sie es so vor sich hingelächelt, stundenlang, aber auf eine Art, als würde sie etwas im Schilde führen, als bereite sie etwas vor, das sie nicht preisgeben wollte. Ihre Familie hat sie ja verstoßen, weil sie sich mit einem Deutschen eingelassen hat. Und jetzt wollte sie aber wieder dorthin zurück. Eines Abends hat sie mich auf der Treppe vor dem Haus erwartet, wie an jedem anderen Tag auch, aber doch war etwas anders als sonst. Sie hat mich auch nicht in das Haus hinein begleitet, wie sie es sonst immer getan hat. In der Küche waren meine Geschwister am Backen. Wie lange sie schon da oben waren, das, ich weiß es nicht mehr. Auch nicht, wer sie dann wieder zurückgebracht hat von da oben herunter. Wie auch immer es gewesen sein mag, sie kam aus Norwegen zurück und war völlig verrückt. Malduna, mach die Tore auf, die Mutter kommt im Dauerlauf, sie legt sich gleich ins erste Bett und meldet sich als Oberdepp. Malduna, Mach die Tore auf. Die Mutter kommt im Dauerlauf. Sie legt sich gleich ins erste Bett und meldet sich als Obertepp. Balduna, mach die Tore auf. Die Mutter kommt im Dauerlauf. Sie legt sich gleich ins erste Bett und meldet sich als Obertepp. Mein Bruder ist eines Tages zu mir gekommen in die Fabrik, ich soll etwas machen. Die Mutter tut nicht mehr recht. Und als wir beim Haus angekommen sind, ist sie schon im ersten Stock im Fenster oben gestanden und hat eine Rede an ihre norwegische Familie gehalten, die sie offenbar ein weiteres Mal verstoßen hat. Diesmal habe ich sie in die Anstalt begleitet. Gemeinsam sind wir dorthin. Und dann kam der Moment, wo ich oben war bei ihr, in der Anstalt und sie schüttelt hab. Und plötzlich hat sie die Augen aufgemacht und gesagt, Heinz, du musst Schauspieler werden. Du musst weg von hier und musst Schauspieler werden. Hat sie immer gesagt. Um sie herum, um das Bett herum, sind die Krankenschwestern und ein Arzt gestanden und noch ein Arzt. Und die haben gestaunt und gestaunt, dass meine Mutter wieder aufgewacht ist. Sie war im Koma. Ich hab's geschüttelt. Dann hat's die Augen wieder aufgemacht. Was möchtest du denn anziehen, wenn ich dich hol? In ihrem blauen Kleid ist sie dann hinten bei mir am Moped oben gesessen und hat den Leuten zugewinkt, als wenn sie die alle während ihrer Zeit in der Anstalt kennengelernt hätte. Immer wieder haben wir Halt gemacht und sind über die Felder gelaufen wie Kinder. Denn beide haben jetzt geglaubt, dass alles gut wird. Jahre später gab es dann noch einmal eine Reise nach Norwegen und diesmal war ich mit dabei. Es ist um einen Onkel gegangen, der sehr krank war und der sie noch einmal sehen hat wollen. Und nun kommt doch bald. Die Mutter war glücklich, sie hat sich eingeladen gefühlt und das war sie ja auch. Man hat sie ja förmlich gebeten darum. Und sie hat das als Anlass genommen, es noch einmal mit ihrer Familie zu versuchen. Und auf der Fahrt sind wir durch diese vielen Birkenwälder, alles so dünne Bäume. Sie ist hinten gesessen und hat immer noch gesagt, diese Zündhölzli, diese Zündhölzli. Sie hat sich so gefreut. Ja. Und je weiter wir dann hinaufgekommen sind, desto mehr ist sie ins Erzählen gekommen. Alles auf einmal. Und klar wie sonst nie. Sie war nicht mehr zu beruhigen. Vor Freude ist sie fast umgekommen. Die ganze Fahrt über hat sie nur die Namen ihrer Geschwister vor sich hingesagt und hat überlegt, wer denn noch lebt, wer nicht mehr. Ein Litanei der Menschen ihrer früheren Jahre, in die ich irgendwann eingestimmt habe, was gar nicht so leicht war, denn ständig korrigierte sie sich, wer zu wem gehörte oder eben doch nicht. Die Lebenden und die Toten, eine endlose Aufzählung all der Menschen, mit denen wir zusammengehörten. Und einer ihrer Brüder hat dann gleich zum Einstand, als wir dort angekommen sind, um 4 Uhr morgens gesagt, warum kommst du mit der Nazi-Hure? Ich meine, alle sind sie aufgereiht in dieser Mitternachtssonne da gestanden und der ist auf mich zugekommen und während er mir die Hand geschüttelt hat, hat er mir ins Ohr gesagt, warum kommst du mit dieser Nazi-Hure? Und am nächsten Tag kam dann die Frau von dem Onkel, die uns eingeladen hatte und hat uns zu ihm geführt. Die hat uns sehr aufmerksam wahrgenommen. Er hat auch noch etwas gesagt. Er hat Gruß, denke ich, war das. Und dann hat er den Mund nicht mehr aufgemacht. Es war eine Begegnung nur mit den Augen. Und dann ging es darum, ihre Lieblingsschwester zu besuchen. In einem Wald voller Mücken. Und diese Mücken machten sich über uns her, als hätten sie seit 1942 darauf gewartet. Die Lieblingsschwester und meine Mutter. Den ganzen Tag lang haben sie geredet. dann noch einen Tag und noch einen. Vom Nebenzimmer aus habe ich das mitgehört, als wäre ich bei einem ihrer Selbstgespräche mit dabei. Was ich in diesem Wald festgestellt habe, das war meine Mutter. Das heißt, das war sie auch. Nur hatte ich sie so noch nicht erlebt. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, hier gehört sie hin. Hier sind wir zu Hause, Heinz. Hier hätten wir sein können von Anfang an. Das war das einzige Mal, dass wir uns umarmt haben, meine Mutter und ich. Die epileptischen Anfälle waren mit den Jahren allmählich verschwunden. Sie hat aber dann innere Anfälle bekommen. Die Augen blieben stehen, mitten im Blick. Später ist dann noch ein Zittern dazu gekommen. Anfangs war es nur ein Finger, dann die andere Hand, es ist immer weitergegangen. Das Zittern ist immer stärker geworden, das Wackeln, wie sie es genannt hat. Aber für etwas war auch dieses Wackeln noch gut. Mein Bruder hatte sehr spät noch ein Kind bekommen und diesen Buben, der nicht und nicht einschlafen hat wollen, den hat sie mit dem zitternden Arm in den Schlaf gewickt. Nur so schläft er ein, hat sie gesagt. Nur so. Als man sie dann geholt hat, sie noch alleine die Treppe hinuntergegangen, niemand hat sie stützen müssen, hat man mir erzählt. Und wie ich dann hingekommen bin, ins Krankenhaus, da ist sie in einem Flur gelegen. Also elend, da kann man in einem Flur gar nicht liegen. Ich habe mich dann zu ihr hinuntergebeugt. Ganz leicht habe ich sie berührt. An der Schulter. Und im Frühjahr ist sie dann gestorben. Was ich noch von ihr habe, eine Dose, eine alte Kaffeedose aus der früheren Zeit, eine Einkaufstasche, eine Reisetasche eigentlich, überall auf der Reise nach Norwegen und in die Waldungen, war die immer mit dabei. In diese Tasche habe ich dann die Dinge gepackt, die ich mitgenommen habe. Leintücher, Handtücher auch, Bettbezüge. Ihr Geruch ist immer noch in diesen Tüchern. Nach 30 Jahren ist sie darin noch zu finden. Und dann war da auch noch dieser Fuchspelz, der Silberfuchs, mit dem sie der Verwandte vom Halbsleben, also der Sägewerksbesitzer als 10-Jähriger im Haus seines Großvaters gesehen hat und den ich unter ihren Kleidern gefunden habe. Mit diesem Pelz habe ich sie nie gesehen. Sie hat ihn wohl immer versteckt, vor dem Stiefvater, vor uns allen. Immerhin war ein Geschenk von meinem Vater, ein Geschenk aus der norwegischen Zeit. Der einzige Gegenstand, der uns drei miteinander verbunden hat. Irgendeinen Grund wird sie schon gehabt haben, dieses Fell all die Jahre aufzubewahren. Den Silberfuchs habe ich ihrem Grabkreuz um die Schultern gelegt. Gerda Fritz, geborene Herfold, stand da, umrahmt jetzt von diesem Pelz, der sie zu Lebzeiten wohl nie gewärmt hat. Oder vielleicht eben doch. Ich war ein Ameisenei. Ein Hörspiel von Alois Hotschnig mit Johannes Silberschneider. Musik aus dem Album Sonoma von Sarah und Mira Gregoritsch. Tontechnik und Schnitt Michael Mangwett. Regie Martin Seiler. Eine Produktion aus dem ORF-Landesstudio Tirol 2023. Thank you.